नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से So wie wir gesagt haben, heute ist der letzte Abend und wir machen ein bisschen locker. Aber bevor wir locker machen, ich erkläre noch, indem wir mit Metta Meditation, Erklärung, also einfache Erklärung, es gibt noch viel zu sagen, aber in diesem kurzen Retreat habe ich mich darauf konzentriert, was wesentlich ist, damit man selbst weiterübt, nicht zu viel Philosophie. Also Metta haben wir gelernt. Gibt es irgendwelche Fragen über die Methode von Metta? Ich habe erklärt, wenn sie, je nachdem wie viel Zeit man hat, man macht immer die erste Übung. Erste Übung ist speziell für Metta, wie ich gesagt habe, für Karuna, Mudita, Upekkha. Man fängt nicht mit sich selbst, nur mit Metta. Bitte daran denken. Und je nachdem, wie viel Zeit man hat, man fängt immer mit sich selbst. Wenn es zur Gewohnheit wird, dann man wird sich sehr schnell entspannen können und kommt zur Klarheit, zu gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl ist Voraussetzung für gute Meditation. Wenn man sich nicht wohl fühlt, man will wohl nicht gut meditieren können. Also Entspannung und ein gutes Gefühl ist sehr wichtig, dass man tief in Samadhi eingeht. Und das erzeugt man am wirksamsten durch kurze Metta-Meditation. Deswegen, was immer Sie meditieren, es lohnt sich, mal sich durch die vier Wünsche entspannen erst. Avero homi, abhyapajo homi, anigho homi, sukhiyatanam pariharami. So, man entspannt sich. Dann, wenn Sie viel Zeit haben, dann gehen Sie konsequent durch diese Brechen von den Grenzen Übung. Wie ich gesagt habe, wenn Sie nicht viel Zeit haben, dann denken Sie daran, nur eine Person oder so, dass man diesen Prinzip versteht. Erst muss man die Grenzen brechen, damit diese Shamatha Nimitta erscheint. Das ist also Abbild von vier Verfeinerung, haben wir erklärt. Dann jetzt, wenn Sie konsequent Metta üben möchten, dann vielleicht einen Tag nehmen Sie eine Person danach. Die Qualitäten von der Person haben wir erklärt, wie er aussehen sollte, die Bedingungen. Er soll eine lebende Person sein, er soll nicht tot sein, er soll wissen, sie haben Abstand von ihm und haben so Respekt von ihm. Und er soll von demselben Geschlecht, damit man, indem man lange Zeit bei diesem Bild bleibt, man bekommt keine Anhaftung. Und wenn Sie viel Zeit haben, können Sie am selben Tag, morgen mit einer Person, Abend, diese wahre Metta, Strahlung von Metta in 10 Richtungen, wie wir erklärt haben. Und jetzt kommen wir zu Mudita, also diese vier, zu Karuna, diese vier grenzlose Zustände, also Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut, Sie sind miteinander sehr eng verbunden. So zum Beispiel die Visuddhimagga erklärt, Buddha Gosa erklärt in Visuddhimagga, diese vier kann man betrachten, so wie eine Mutter betrachtet einziges Kind. Wenn er geboren wird, sie kümmert sich um ihn mit Liebe. Deswegen er wird gut wachsen, indem die Mutter ihm Liebe gibt. Wenn er krank wird, was macht sie? Sie hat Mitgefühl und besorgt ihn mit, was er braucht, damit er wieder gesund wird. Nicht wahr? So ist die gute Mutter. Wenn er dann gut in der Schule lernt, sie freut sich, nicht wahr? Und wenn er sich um sich selbst kümmern kann, dann sie lässt los. So ist die Entwicklung. Jetzt selbe Prinzip wird auf anderen Weisen erklärt. Diese vier grenzlose Zustände, jede Situation kann man üben, wenn man begegnet Wesen, die glücklich sind, man übt was? Metta. Wenn man begegnet Wesen, die unglücklich sind, bedrückt sind, in Depression, was übt man? Karuna. Wenn man begegnet Wesen, die gute, heilsame Taten tun, was übt man? Mudita. Wenn man begegnet Wesen, die Unsinn machen, die anderen schaden, was übt man? Upekkha. Upekkha. Gleichmut. So in jeder Situation kann man anwenden. Das wird erklärt nicht nur in Sutra Alamkara und so, aber auch in Patanjali Yoga Sutras, das sind dieselbe Erklärung. So in jeder Situation begegnet man, indem man sich an die Situation anpasst und heilsames Gefühl hat, heilsame Empfindung. Empfindung ist die Brücke zwischen Objekt und Subjekt. Durch Empfindung schafft man heilsame, gesunde Situation. Empfindung ist das, was den Geist kontrolliert, wir haben schon gesagt, was der Geist unterscheidet, ist alles basiert auf Empfang von dem Objekt. Empfang von dem Objekt als angenehm, unangenehm oder neutral, das ist Empfindung, Vedana. Und dadurch sind wir sozusagen in täglichen Situationen bestimmt. Meinst du mit Empfindung Gefühle? Ne? Durch die Gefühle. Wir reagieren nach den Gefühlen. Immer, also durch wegen Gefühl wird Karma erzeugt. Ohne Gefühl kein Karma. Deswegen wird gesagt, zum Beispiel Khema Sutta, der Buddha hat kein Gefühl, weil er kein Gefühl von Buddha kann ein Wesen nicht wissen, nicht schützen, weil er von den Gefühlen fern ist. Gefühl von Buddha können die Wesen nicht verstehen. Wie weiß man, was einer tun wird oder wie einer wird sich verhalten? Durch, indem man betrachtet sein Gefühl, seine Empfindung. Man kann schon schätzen, was, wie er reagieren wird. Wenn man ein bisschen fortgeschritten ist in Meditation, dann ist es nicht so leicht zu schätzen, indem man in Meditation Fortschritte macht, man wird nicht so viel von den Empfindungen beherrscht, aber man fängt an, sie beherrschen. Je mehr wir von der Meditation verstehen, desto klarer werden wir das sehen, wenn wir wirklich Fortschritte machen. Wir allmählich lassen uns nicht so von den Gefühlen kontrollieren, aber wir arbeiten so, dass wir die Gefühle unter Kontrolle haben. Aber nicht unter Kontrolle, dass durch Forcierung zustande kommt, aber durch Kontrolle, dass durch Weisheit kommt. Und Weisheit ist das, was wahrheitsgemäß die Situation schätzt. Das müssen wir verstehen, das müssen wir überlegen, das müssen wir erleben. Deswegen diese vier grenzlose Gefühle sind dafür verantwortlich, dass wir lernen, zu jeder Situation anpassend zu reagieren und heilsam reagieren. Gesund reagieren. Gesunde Reaktion ist das Geheimnis der Yogis. Die Yogis lernen, gesund zu reagieren. Deswegen, sie haben wenig Probleme. Warum hat man so viele Probleme? Indem man ungesund reagiert zu der Situation. Unheilsam reagiert. Dann diese vier Zustände sind heilsame Reaktionen zu jeder Situation. Jetzt reden wir über Karuna. Metta und Karuna sind sehr eng miteinander verbunden. Ohne Metta eigentlich gibt es keine Karuna, kein Mitgefühl ohne Liebe. Und Mitgefühl, wie wir wissen, ist das, was einen zu Bodhisattva macht. Nicht einfach Mitgefühl, sondern große Mitgefühl. Wegen großen Mitgefühl der Bodhisattva lernt den Bodhisattva-Weg. Und was ist der Bodhisattva-Weg? Er bleibt in der Welt und durch Weisheit leidet er nicht, lernt er nicht zu leiden und durch Mitgefühl er wendet sich nicht zu Nirvana. Das ist der Weg von Bodhisattva. Deswegen, er bleibt in jeder, er lernt zu bleiben in jeder Situation mit dem Geist, das sich nicht bewegt. Das heißt Eka Samskara Samadhi. Der Bodhisattva Yit Eka Samskara Samadhi. I Shing Sanme. Das heißt, dass zu jeder Situation, was immer für Situation kommt, er lernt so, dass sein Geist bleibt unbeweglich. Wenn er das lernen kann, dann er kann die Vollkommenheiten erfüllen. Wenn er das nicht lernen kann, wie kann er die Vollkommenheiten lernen? Der Bodhisattva, wenn er unbeweglich ist, bitte? Wenn der Bodhisattva unbeweglich ist mental, das heißt aber trotzdem, dass er noch die vier Paramitas fühlt oder sozusagen. Also Leerheit, Bewegung und Nichtbewegung ist keine keine Widerspruch. Wenn er will unbeweglich sein, dann ist er beweglich eben. Weil er versteht, dass alles, was entsteht, leer ist. Leerheit ist die Wahrheit. Ja, leer von einem selbst. Selbst, ja. Wenn er entscheidet, unbeweglich zu sein, das ist eben Karma, Samskara. Es gibt so drei Sorten von Samskara: heilsam, unheilsam und unbeweglich. Wenn jemand will unbeweglich sein, ist er beweglich. Er schafft Karma, obwohl er wird in besseren Zustand von Existenz geboren, aber er wird immer in Samsara bleiben, solange er Wille übt, unbeweglich zu sein. Deswegen beweglich und unbeweglich sollen kein Unterschied sein. In Channa Sutta von Majjhima Nikaya, der Buddha lehrt das am schönsten. Nisita Sachalitam, Anisita Sachalitam Nati. Wenn der Geist bleibt, wohnt, er bewegt sich. Wenn er wohnt nicht, er bewegt sich nicht. Chalite asati pasadi. Wenn der Geist sich nicht bewegt, pasadi, Klarheit und Entspannung. Pasadiya nati nahoti. Wenn Klarheit und Entspannung da ist, dann der Geist hat keine Tendenz. Wenn der Geist keine Tendenz hat, natya asati, na idam, na huram, na maje, wenn der Geist keine Tendenz hat, es gibt kein hier, es gibt kein dort und es gibt kein in der Mitte. So soll Michael lernen. Dann haben wir keine Probleme. Warum bewegen wir uns, indem der Geist sich bewegt? Wenn man daran denkt, alle diese großen Prinzipien, von, dass man in den Lehren von Nagarjuna und Asanga findet, ist schon in den Suttas. Die haben es nicht von anderswo geholt, nur wird es mehr entwickelt. Buddhism hat eine Bedeutung, in der der Geist wohnt. Und wo wohnt der Geist? in Rupa, Form, in Empfindung, in Wahrnehmung und in Wille und Willefaktoren. Solange er wohnt, er bewegt sich. Wenn er nicht wohnt, was bewegt sich? Das heißt, der Geist wird unbeweglich. Deswegen, die Diamant-Sutra lehrt, wie übt der Bodhisattva? Er lässt seinen Geist entstehen, ohne anzuhaften. Wu su ju shen qi xin. Wu nali wu ju. Wu ju yen qing. Does not want in den Augen, in Farben, in Augebewusstsein bis zu Geist, Geistesobjekte und Geistesbewusstsein, mentale Bewusstsein. Deswegen er bewegt sich nicht. Wenn der Anathapindika, der große, größte Dana, wie heißt man? Dana, der Dana gibt, Dana, Spender, der größte Spender von im Buddhismus, der größte Spender aller Zeiten. Wenn sie reich sein möchten, dann sollten sie sagen, Namo Anathapindika. Michael sagt, Namo Jivako. Wenn sie reich sein möchten, Namo Anathapindika. Der größte, reichste Mann und der größte Verehrer von Buddha. Wenn er stirbt, was macht Buddha? Er schickt Sariputta zu ihm. Und was für Belehrung gibt ihm der Sariputta? Anathapindika, beruhe dich. Jetzt, wenn du beruhigt bist, denkst du so, ich soll nicht Auge entstehen lassen. Ich soll nicht Farben entstehen lassen. Ich soll so sehen, dass ich nicht Auge entstehen lässt. Nicht Farben entstehen lasse und nicht Augebewusstsein entstehen lasse. Ich soll so hören, dass ich nicht und so weiter, bis ich soll so denken, dass ich nicht Denkorgan entstehe, mentale Bewusstsein und Denkobjekte entstehe. Was heißt das? Die entstehen. Natürlich entstehen, aber man haftet nicht drauf. So hat er den guten Anathapindika gelehrt, aber Anathapindika, obwohl er so guter Mann ist, er ist nicht genug Weisheit, er hat nicht genug meditiert, er ist sehr beschäftigt, dann wird er im Himmel erscheinen. Aber wenn er viel meditiert hätte, wurde er Befreiung dadurch, durch diese Belehrung bekommen. Deswegen muss man viel, viel meditieren, damit man es verdaut. Wenn man es verdauen kann, alles wird klar, Amitabha wird klar, Zen wird klar, Nirvana wird klar. Buddhismus hat eine Bedeutung. So, dann wenn wir Karuna meditieren, wir sprechen zu viele Theorien, wenn wir Karuna meditieren, was ist der Entschluss? Wir haben schon erklärt, in Buddhismus, in Abhidharma gibt es zwei Sorten, viele, viele Sorten von Aufmerksamkeit, Objekt im Geiste machen. Es gibt Aufmerksamkeit im Sinne von Objekt im Geiste machen, wahrheitsgemäß, Tattva Manasikara. Und es gibt Aufmerksamkeit im Sinne von Entschluss, Adimokshiki Manasikara. Jetzt Metta, Karuna und so weiter sind Adimokshiki Manasikara. Man macht den Objekt im Sinne von Entschluss. So muss es sein. Jetzt, wenn man Metta meditiert, obwohl die Menschen sind unglücklich oder feindlich, er sieht sie freundlich, weil er so entschlossen hat. Deswegen, auch wenn er gefährliche Wesen sieht, er kann ihn beruhigen, weil er an seine Ärger oder seine Gift nicht eingeht. Dann diese Gift zerstreut sich. Wenn man an Gift von den anderen eingeht, dann man bekommt es auch. Nicht eingehen ist natürlich sehr intelligent, aber beste ist, wenn man dazu noch Metta hat, dann ist, aber das ist sehr schwer, da muss man viel üben. Jetzt aber diejenigen, die Gift haben, so Ärger und so weiter, die muss man mit was behandeln, mit Mitgefühl, eigentlich sie leiden. Wenn jemand jemanden bewusst weh tut, er leidet. So soll man denken. Das ist die Kraft des Geistes. Deswegen ist auch der Ausdruck Mitleid eigentlich auch nicht so schlecht. Ne? Zum Mitgefühl. Ja, aber der andere leidet, aber derjenige, der meditiert, leidet nicht. Deswegen ist besser Mitgefühl. Und wenn man im praktischen Leben aber eine Aktion, sagen wir mal aktives Helfen, kommt das sozusagen dort vor? Natürlich, Metta, Karuna, alle das sind aktive. Wir haben in Metta Sutta gelernt, besonders betont. Das sind aktive. Niemand betrüge oder verachte einen anderen aus Ärger oder Überwollen, wünsche man keinen irgendwelches Unglück. Ist das aktiv oder passiv? Wie eine Mutter mit ihrem Leib ein einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ist das nur passiv? Das ist sehr mental aktiv. Mental aktiv. Aber wenn man zum Beispiel versucht, ein Kind zu erziehen mit einer gewissen Disziplin oder sowas. Man muss man, das ist auch Liebe. Sogar schlagen mit Liebe. Wenn man Metta hat, kann man schlagen mit Liebe. Kein Problem. Wenn man nicht Metta hat, man kann es nicht tun. Aber wenn man Metta hat, kann man schlagen mit Liebe. In der Sutra von Huineng. Huineng schlägt richtig zu dem Kind, das Kind. Nicht wahr? Weil er denkt, dass er sehr schlau ist. So. Wenn man Karuna meditiert, wir wollen nicht zu viel reden, wir wollen etwas locker heute, nicht zu viel Vorträge. wenn wir Karuna meditieren, der Entschluss ist, wenn es eine Person ist, I am so puriso, sabba dukha muchatu, möge diese Person von allen Leiden befreit werden. Und man fängt an mit einer Person, der wirklich leidet. Wenn man mit Gefühl meditiert, man fängt nicht mit sich selbst, aber man erinnert sich an jemanden, den sie beim Sterben gesehen haben oder sehr krank gesehen haben oder ob, wenn sie in Indien oder irgendwo in armen Land waren, diese Bettler. Ich habe selbst gesehen in Indien Bettler, deren Augen sind lebendig von den Fliegen und Moskitos gefressen. Habe ich gesehen. Sogar mehrere. Ich habe auch gesehen, wie ein toter Mensch verfault an der Straße. Alles Mögliche kann man sehen. So erinnert sich man an solche Szene, dass sie gesehen haben. Und sie fangen damit. In Vietnam kann man auch sehen, sehr arme Bettler oder sowas. Aber nicht so wie in Indien. Sogar in Tschechien kann man ab und zu sehen, diese homeless, wie sagt man, Obdachlose, die im Winter an diese U-Bahn-Heizung schlafen. Diese auf der Straße geht, diese warme Luft von U-Bahn, die schlafen auf ein Stück Papier. Bestimmt gibt es in Deutschland auch. So, man erinnert sich an so eine Person und dann man wünscht ihm, dass er von allen Leiden befreit wird. Dann geht man zu den wieder fünf oder mehrere oder ein bisschen weniger Personen, die uns lieb sind. Und dann neutral und wieder erweitern. Und wenn sie in Versenkung eingehen möchten, dann nehmen sie eine Person. Jetzt, wenn man Mudita übt, was ist der Entschluss? I am so puriso, sabba sampatio ma vigacantu, möge diese Person von allen Sampati, was ist Sampati? Sehr schwer zu übersetzen. Alle gute Sachen, alle, was immer er an Tugend, an Geld, an was immer man sich wünscht, das ist alle gute Sachen, heißt Sampati. Sam, zusammen, Pat, fallen. Was ihm Gutes zusammenfällt in dem Wege ist, wenn man sich wünscht, alles, was man sich Schönes wünscht, das ist dann Sampati. Dann, wenn man, wir sind spirituelle Menschen oder sollten spirituelle Menschen sein, dann wir nehmen eine Person, das für uns Ideal von Tugend und so guten Sachen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn sie besonders mögen, Zum Beispiel heutzutage Dalai Lama sehr populär. Können Sie ihn nehmen? Warum nicht? Er hat alle Tugenden, er hat auch große Verfolgung, große Anerkennung. Das wünschen sich die Menschen. Besonders diejenigen, die spirituell engagiert sind. Er hat guten Einfluss. Das sind alles Sympathie. Und dann, man nimmt so eine Person, wenn sie viel besitzen möchten, dann nehmen sie einen guten Millionär. Wie heißt diese heutzutage? Herr Ma. Herr Ma ist Trillionen, Billiarden, Trillionen. Sehr, sehr sie glücklich mit einem Lächeln. Herr Ma, dann mögest du nicht von allen deinen guten Sachen. Oder wie heißt diese andere? Zuckermann oder sowas? Zuckerberg. Zuckerberg. Herr Zuckerberg oder Herr Ma, so eine nehmen sie. Dann mit Lachen visualisieren sie, mögest du nicht von den guten Sachen von Sympathie loswerden. So denkt man. Dann wieder die fünf Personen, die man liebt, fünf Personen neutral, fünf Personen, die man nicht mag. Und wieder erweitern. Immer dasselbe. Und dann jetzt mit Gleichmut ist es ein bisschen anderes. Mit Gleichmut muss man schon nicht nur Entschluss haben, aber muss man gewisse Weisheit haben. Da sieht man, obwohl man sich wünscht, dass alle Menschen glücklich sind, sie werden auch unglücklich. Obwohl man sich wünscht, dass alle Wesen frei von Leiden werden, sie werden immer weiter leiden. Obwohl man sich wünscht, dass diejenigen, die viele gute Sachen haben, von diesen guten Sachen nicht los, sie werden doch los. Viele werden pleite, viele werden die guten Sachen, die sie haben, verlieren. Deswegen denkt man, ah ja, alles passiert, wie es passiert. Gewisse Sachen kann ich beeinflussen, gewisse Sachen nicht mal der Buddha konnte alle Wesen von Leiden befreien. Und alle glücklich machen. Deswegen denkt man, aha, ob man Angenehmes erfährt und Unangenehmes erfährt, es hat mit Karma zu tun. Wenn wir nach der buddhistischen Lehre, wenn wir angenehme Gefühle haben, es hat mit unserer heilsamen Karma zu tun, wenn wir nicht angenehme Gefühle haben, es hat mit unserer unheilsamen, ungesunden Karma zu tun. Deswegen denkt man, aha, man denkt an neutrale Person, das nicht, es geht ihm nicht zu gut, auch nicht zu schlecht, eine Person, das man kennt, solchen Person visualisiert man sich und denkt, I am so puriso, Kamasaka. Diese Person, was er, sein Eigentum ist eigentlich sein Karma. Kamasaka. Sein Eigentum ist sein Karma. Wenn Sie Theravada-Mönche werden, wenn in Sri Lanka, Burma rezitiert man sehr oft Dasadama Sutta. Kamadayado, Kamabandhu, Kamapatisarano, Yat, Kamam, Karisami, Kalyanam, Va, Papakam, Va, Tassadayado, Bhavisami. Was bedeutet das? Die Mönche, Nonnen immer rezitieren. Ich bin der Erbe von meiner Karma. Kamadayado, Kamabandhu. Karma ist mein Verwandte. Kamabandhu, Kamapatisarano. Karma ist mein Zuflucht. Yam yam kamam karisami kalyanam va papa kamva. Was immer für Tat ich machen werde, ob es heilsam ist oder unheilsam, ich werde es erben. Buddha sagt, Erbe der Karma geht nicht verloren, sogar in Kalpas. Sogar der Buddha oder Arahat, solange er lebt, in diesem illusorischen Körper. Er ist durch Karma definiert. So denkt man und dann wieder visualisiert man 5 Personen so, so, so, so. Und das ist dann UPK. Dann alle in 10 Richtungen, alle Wesen nach der Karma. Nach der buddhistischen Lehre, Karmaja Lokavaichitriam, die Unterschiede in der Welt sind durch Karma entstanden. So, ich rede nicht zu viel, weil wenn ich zu viel rede, wir werden es nicht verdauen können. Dann wir machen ein bisschen Pause und dann diskutieren wir und rezitieren wir und meditieren wir. Ist das klar jetzt, wie man meditiert? Michael hat eine Frage, sehr gut. Eine Frage, ja. Ich wurde einmal instruiert, mir auch zu sagen, may you take joy in other person's well-being. Is this part of, and is this noch Upeka training auch? Nein, nein, das ist Mudita. Das gehört zu Mudita. Mudita. Für, wenn jemand einen Weg von Bodhisattva eingehen möchte, Mudita ist sehr, sehr wichtig. Wenn man noch Eifersucht hat, dann das ist die schlimmste Sache für einen Bodhisattva. Und wir haben noch Samen von Eifersucht in uns. Wenn wir meditieren, wir werden es entdecken. Sehr, sehr nicht so leicht von den Samen von Eifersucht loszuwerden. Nach der Theorie, der Sotapanna wird los von Eifersucht, aber nur oberflächliche Eifersucht. Diese tiefe Samen von Eifersucht noch bleiben. Deswegen, wir freuen uns nicht ganz an den Qualitäten von anderen. Deswegen, der Shantideva sagt, wenn man sich freut an den Qualitäten von anderen, das ist der billigste Weg, sie zu erwerben. Man braucht nicht viel dafür bezahlen. Man freut sich und freut und man bekommt die guten Eigenschaften. Aber indem wir nicht genug freuen, wir bekommen die nicht so leicht. Ist das nicht so? Lam, lam, lam. Ähm, beste Weg zu, für Bodhisattva ist, sich freuen und freuen und freuen an den guten Sachen von anderen. Aber das ist nicht so leicht. Dann hat er gesagt, wenn man mit Freude übt, dann bekommt man diese Reihe. Bekommt man die positive Eigenschaft des anderen, ja, welche er hat. Ja. Indem man teilnimmt an den positiven Eigenschaften, man bekommt sie auch. Zum Beispiel, man freut sich, wenn jemand fleißig ist, man freut sich, wenn er fleißig ist, dann erhält man sich fleißig. Er wird auch Teil an diesen Eigenschaften haben. Wenn man jemand sehr reich wird, dann wenn man sich freut, nächstes Tag bekommt er einen Scheck. Ja, das ist ein Witz natürlich. Aber wenn man sich freut, zum Beispiel, das ist Weisheit, sich freuen an den, jemand gut meditiert, man freut sich. Was heißt das? Man auch nimmt teil. Wenn man sich freut an guten Sachen, man bekommt die guten Sachen. Indem man Interesse hat. Interesse ist Freude. Dafür gibt es kein deutsches Wort, oder? Mitfreuen mit anderen sozusagen. Mitfreude ist Mudita. Ja. Ja. Mudita ist Mitfreude. Einfach freuen. Deswegen, wenn man den ersten wirkliche Realisierung in dem Wege von Bodhisattva gemacht hat, dann diese heißt Ta. Ta-Shiti, die Shiti, Shi-Huan-Ta-Shi. Man freut sich, indem man die Wahrheit gesehen hat, dass man nicht von anderen getrennt sind, dass alle Wesen sind gleich. Nicht gleich wie Buddha. In Deutschland nur Schadenfreude. Das gibt in Deutsch, ich glaube, in Tschechisch gibt es nicht so. Schadenfreude? Auf Englisch, wie sagst du Schadenfreude? Auch nicht. Nee. Wie würde man auf Englisch übersetzen, Schadenfreude? Gibt es auch nicht. Ich habe das deutsche Wort genommen, heißt Schadenfreude. Ja? Weil es gibt in Englisch eigentlich ursprünglich. Im Kindergarten. Im Kindergarten, genau. Gibt es dieses Wort auch in Pali? Schadenfreude nicht. Aber man kann es machen natürlich, weil Pali oder Sanskrit kann man zwei Worte zusammentun. Aber man würde dann nicht sagen Mudita, sondern Prahlada, Hani Prahlada oder sowas. Neutral, nicht Mudita ist immer positiv. Na gut, dann machen wir eine Pause. Omitobo. Dann bitte, bitte versuchen wir eifrig zu üben, die vier Brahma-Viharas, damit wir besser und besser mit mehr und mehr Freude leben können. Das ist die beste Meditation. Ich selbst, ich versuche jeden Tag zu üben, diese vier Sorten von Samadhi. gut. Alle sind zufrieden. Hm?